rußige Gestalt war bald bedeckt von seinem eigenen Schweiß und Einhands Blut. Rolf stand mit hinter dem Rücken verschränkten Armen neben zweien von Iwans Jungs an der Wand und beobachtete das Schauspiel, wobei es mir so vorkam, als ob er eher den Iwan im Blick behielt, als dass er sich für das Verhör interessierte. Stummelzahn dagegen sprühte vor diensteifriger Energie, reichte dem Iwan die Werkzeuge an. In den letzten 5 Minuten hatte der Iwan gar keine Fragen mehr gestellt, sondern sich ganz auf seine Arbeit konzentriert. Und Stummelzahn hatte jeden Schrei Einhands, jedes Wimmern und jeden Tropfen Blut aus einer der unzähligen, wenn auch oberflächlichen Wunden mit gierigen Sinnen aufgesogen. Ich bin mir sicher, hätte das Schicksal dem Kerl andere Karten ausgeteilt, er wäre bei den Degenerierten ziemlich schnell aufgestiegen. Auch in Iwans Augen brannte ein Fieber, eine dunkle Lust am Leid seines Gegenübers, die er hemmungslos auslebte. Für Feinde galten die Regeln des Lagers nicht. Für Feinde gab es hier nur Schmerz und Tod. Ich selbst war irgendwie blockiert. Das, was ich sah, das Schneiden, das Herausbrechen von Zähnen aus Einhands Mund, das Aufplatzen seiner Haut, sein Blut, das aus manchen der zahlreichen Wunden hervorquoll wie ein zäher Lavastrom und aus anderen hervorschoss und den Iwan in einen feinen, rötlichen Dunst hüllte. Der Gestank verbrannter Haut, all diese Eindrücke rangen in meinem Kopf um Vorherrschaft, vermischten sich mit meinem Hass auf Einhand. Einhand, der ein Teil der Hölle gewesen war, die Wanda durchlebt hatte, bevor es zu dem Kampf im Haus gekommen war. Wenn ich daran dachte, dass dieser blutige Leib, der da vor mir von der Decke hing, an den Bestrafungen, an den Morden und den Vergewaltigungen teilgenommen und wahrscheinlich auch einige davon zu seinem eigenen Vergnügen provoziert hatte, dann entdeckte ich einen Teil in mir, der das grausame Schauspiel, das ich mir hier bot, genießen konnte, der jeder neuen Wunde, die der verhassten Kreatur zugefügt wurde, mit schwitzenden Händen entgegenfieberte. Und wenn dann mein Blick zu Stummelzahns verfallenem Mund wanderte und ich sah, wie sich seine gelblich belegte Zunge an seinen Zahnruinen vorbei nach vorne schob, um die rissigen, trockenen Lippen zu befeuchten, wurde ich überdeutlich daran erinnert, wie falsch und wie widerlich das alles war. Denn das war es doch, oder nicht? Wenn Wanda hier wäre, würde sie es mit Genugtuung in sich aufsaugen, würde es ihr Frieden geben, Einhand leiden zu sehen. Einhand hatte beschlossen, wie ein Tier zu leben, hatte aus freiem Willen die Rechtfertigung ergriffen, die Da Silvas verdammte, widerliche Bibel ihm anbot. Oder war auch er nur ein Opfer des systematischen Psychoterrors und der perversen Gehirnwäsche und von den Ereignissen des Krieges zu traumatisiert, um der vermeintlichen Befreiung von den Zwängen und Regeln der Zivilisation zu widerstehen? Iwan ließ schnaufend von seinem Opfer ab, griff wieder nach seiner Flasche und wies Gustav, der sich irgendwann abgewandt hatte und so tat, als würde er von alledem nichts wahrnehmen, an, sich um Einhand zu kümmern. Der Arzt, in dessen Augen etwas glomm, das ich nicht identifizieren konnte, war leichenblass und seine Kiefer malten, als er langsam zu Einhand hinüberging. Während er einen besonders tiefen Schnitt in Einhands Brust untersuchte und sich daran machte, die Blutung zu stillen, ließ der Iwan sich einmal mehr auf seinen Stuhl fallen und sah zu. Sein Blutdurst schien etwas in den Hintergrund getreten zu sein, und ich konnte sehen, wie es in seinem Kopf arbeitete. Er hatte nichts erreicht, außer dass er seinem Tier ein wenig Auslauf gewährt hatte. Einhand hatte zwar geschrien, gelitten, gewimmert und unkontrolliert auf den Boden gepisst vor Angst und Schmerzen, aber gesagt hatte er nichts, nicht das geringste Wort. Kein Wort darüber, wer im Lager mit ihm zusammengearbeitet hatte, kein Wort darüber, welchen Plan er verfolgt hatte, einfach gar nichts. Ivan drehte sich zu Rolf um, winkte ihn heran, und er folgte der Aufforderung mit unbewegtem Gesicht. Sie sprachen leise miteinander, allerdings konnte ich nicht jedes Wort verstehen. Ihre Blicke wanderten immer mal wieder hinüber zu Einhand, dann zu mir. Was ich erlauschen konnte, während ich meinerseits zwischen Gustav, Einhand, den Wächtern und den beiden Männern hin und her schaute, waren Worte wie »Will wissen«, »Sie wie viele«, »Nein, Waffen«, »Kaufhaus«, »Vielleicht«, »Verräter«. Während die beiden tuschelten, Einhand zischend und blubbernd und blutigen Schaum produzierend atmete und stummelt sah an das Feuer, mit dem er die Folterinstrumente zum Glühen brachte, in Gang hielt, stand ich innerlich händeringend da. Lange würde ich mir das Ganze nicht mehr ansehen können. Wenn Ivans Methoden wenigstens zielführend gewesen wären. Ich trat näher an Einhand heran und studierte sein zerfetztes Gesicht. Der Schmerz hatte seinen Geist weit hinter seine glasig wirkenden Augen zurückgedrängt, aber er war noch intakt, nicht gebrochen, nicht besiegt. Was gab diesem Mann seine Kraft? War es tatsächlich der pseudoreligiöse Fanatismus, den er sich zu eigen gemacht hatte, oder war es etwas anderes? Er bemerkte mich jetzt und langsam kehrte das Leben wieder aus den Tiefen seines Gehirns in seine Augen zurück. Sein erschlaffter Leib straffte sich etwas und er drehte mir sein Gesicht zu. Durch das Loch in seiner Wange konnte ich sehen, wie seine Backenzähne sich bewegten, als er leise, mit schrecklich schwacher, gurgelnder Stimme zu mir sprach. »Hätte nicht gedacht, dass du es bisher schaffst, du und die kleine Schlampe. Sie ist auch nur eine Fotze, die gefickt werden muss. Versteh nicht, was du findest an der Fotze.« Zwischen den Worten musste er immer wieder Pausen machen, um das Blut, das aus den Löchern, die Ivan in seinem Mund hinterlassen hatte, floss, in meine Richtung zu spucken, wobei der größte Teil allerdings aus dem Riss in seiner Wange quoll und seitlich an seinem Hals hinunterlief. »Wir sind viel mehr als... Wir sind die... sind die neuen Herren... Keine Chance. So oder so, ich werde dich überleben. Nicht mehr lange, dann bist du tot und dann gehört die Schlampe wieder. Und das Mädchen auch, das Kleine. Das Silber wird euch alle befreien. Von Sünde bringt. Reinheit und Erlösung. Gustav, der noch mit dem Versorgen von Einhands Wunden beschäftigt gewesen war, als Einhand zu reden begonnen hatte, stand jetzt neben mir und hörte mit gleichermaßen gebanntem und auch angewidertem Gesicht zu. Wir wechselten einen schnellen Blick und mir fiel auf, dass auch Ivan und Rolf ihr murmelndes Gespräch unterbrochen hatten und lauschten. Jens kann nichts aufhalten. Aufhalten nicht. Wir sind überall. Wir sind überall. Meister auch. Zerreißen. Und fressen. Und verbrennen. Er verschluckte sich an seinem eigenen Blut und nachdem er noch hinzufügte, auserwählt, sagte er nichts mehr, sondern er blickte mir mit seinem hasserfüllten Lächeln ins Gesicht. Als er einige Sekunden lang nichts mehr gesagt hatte, war es klar, dass sein Anfall von Gesprächigkeit fürs Erste vorbei war. Einige weitere Sekunden später erschlaffte sein Leib und baumelte scheinbar leblos von den Ketten an der Decke. Er hatte sich wieder tief in seinen geschundenen Körper zurückgezogen. Irgendwo da drinnen musste er einen Platz haben, an dem sein Bewusstsein, von den Schmerzen entkoppelt, existieren konnte. Mir war klar, dass aus dem Mann keine weitere Information herauszubekommen sein würde, und Gustav schien meiner Meinung zu sein, denn als unsere Blicke sich kreuzten, schüttelte er sachte den Kopf. An den kommt einfach nichts ran. Völlig wahnsinnig, der Kerl. Einen kleinen Moment lang verharrten wir alle schweigend, sahen uns gegenseitig an. Rolf, der neben Iwans Stuhl stand, Iwan, der darauf saß, die Wodkaflasche in der Hand meditativ kreisen lassend, ich, die beiden Männer abwechselnd ansehend, auf das wartend, was nun kommen mochte, und Gustav, der sich mit träge wirkenden Schritten wieder zu seinem Tisch mit den Operationsbestecken und anderen medizinischen Utensilien begab. Die Wachen, die bemerkt hatten, dass wir die Initiative verloren hatten, wechselten ebenfalls ratlose Blicke. Dann, nach einer ewigen kleinen Weile, erhob sich der Iwan langsam vom Stuhl und drehte betont ruhig den Deckel auf den Hals seiner Flasche. Die Nüstern des Mannes waren gebläht, die Stirn von einer tiefen, zornigen Falte verunziert. Sein Gesicht sagte alles, und mir wurde bewusst, dass ich zwischen ihm und Einhand stand. Noch bevor ich irgendwie reagieren konnte, war die massige Gestalt des Iwan direkt vor mir und erwischte mich mit einer seiner riesigen Pranken wie beiläufig beiseite. Die Kraft, mit der er das tat, ließ mich gegen die Wand prallen und benommen zu Boden stürzen. Ich! Ein Schlag in Einhands Magen. Dulde! Ein Schlag in Einhands ohnehin schon kaum mehr zu erkennendes Gesicht. Das! Ein Kinnhaken, der dazu führte, dass Einhand sich seine Zunge an seinen eigenen zersplitterten Zähnen halb abbiss. Nicht! Ein weiterer Schlag in den Magen, der Einhand wie eine leblose Puppe an den Ketten hin und her schaukeln ließ. Hörst du mich, du kleine Ratte? Jetzt presst Iwan seinen Zeigefinger in den Schnitt der Wunde, die Gustav gerade zugenäht hatte und die daraufhin sofort wieder zu bluten anfing. Einhand begann tierische Schreie auszustoßen und mir war klar, dass es nur sein Körper war, der da schrie. Der Geist des Degenerierten war irgendwo weit weg, tief in seinem Inneren. Gustav wusste das auch, bildete ich mir zumindest ein, und auch Rolfs Gesicht war deutlich anzusehen, dass er um die Vergeblichkeit der Bemühungen des Iwan wusste. Lediglich Iwan und Stummelzahn war nicht bewusst, dass die Barbarei, die nun folgen sollte, deutlich mehr Wahrheiten über sie selbst hervorbringen würde, als über die Pläne Einhands. Iwan war rasend und Stummelzahn ließ sich von seiner rotlodernden Energie nur zu gerne mitreißen. Als der erste Finger abgetrennt wurde, verließ Gustav den Raum. Beim zweiten folgte ihm eine der Wachen, die Hand vor den Mund gepresst, und als Stummelzahn mit seinem ganzen Gewicht Einhands rechtes Bein fixierte, damit der Iwan ein rotglühendes Stück Metall in seinen Oberschenkel stechen konnte, sackte ich in meiner kauernden Position ganz zusammen, schloss die Augen und presste meine Hände auf die Ohren. Ich weiß nicht mehr, wie lange Einhand schrie. Ich weiß nicht mehr, wie lange Ivan schlug, schnitt, peitschte, Fleisch zerriss und verbrannte. Vielleicht waren es Minuten, vielleicht waren es Stunden. Im Nachhinein tippe ich auf Letzteres. Irgendwann hörte das Fleischbündel auf zu schreien. Und ich hörte, wie etwas metallisch klappernd auf den blutigen Betonboden fiel. Als ich meine Augen langsam wieder öffnete, sah ich, dass es eine Säge war. Daneben lag, irgendwie spinnenartig, eine Hand. Eine Hand mit einer Bolzenwunde in der Mitte. Wie in Trance sah ich zu, wie der Ivan zu seinem Stuhl zurückstapfte, neben dem Rolf immer noch stand. Immer noch die Hände hinter dem Rücken, immer noch mit unbewegter Miene. Ivans Gesicht war nach wie vor wutverzerrt, als er die Wodkaflasche wieder aufschraubte und den Inhalt mit großen Schlucken in sich hineinstürzte. Er schüttelte sich kurz, blickte auf die leere Flasche und warf sie mit einem Aufschrei hilflosen Zorns quer durch den Raum. Um ein Haar hätte sie Stummelzahn, der sich gerade eben noch ducken konnte, am Kopf getroffen und zerschellte dann an der gegenüberliegenden Wand in Abermillionen messerscharfe, im flackernden Licht bösartig glitzernde Splitter. Stummelzahn zog sich daraufhin in eine Ecke zurück und sah aus wie ein kleines Kind, dem man erst sein Lieblingsspielzeug weggenommen und das man direkt danach für etwas bestraft hatte, das es nicht getan hatte. Einhands Leib baumelte nach wie vor von der Decke, jetzt allerdings hing er nur noch an einem Arm. Der andere war aus seiner Fessel gerutscht, da sich nun keine Hand mehr daran befand, die eben das verhindern konnte. Mit von Schock und Übelkeit abgemilderter Überraschung stellte ich fest, dass immer noch Leben in seinem nackten Körper war. Leise und sachte zischte sein Atem feucht aus der Ruine seines Mundes und in dessen Rhythmus schwoll in seinem rechten Nasenloch eine Blutblase an und ab. Der Armstumpf hing schlaff an der Seite herab und es plätscherte ein steter Strom dunklen Blutes daraus hervor und vermischte sich mit der großen Lache, die sich unter ihm gebildet hatte. Ich wusste nicht genau, was mich so benommen machte, der Zusammenprall mit der Mauer oder das abstoßende Gesamtkunstwerk aus Gestank, Blut, Schmerz und Grausamkeit, in das der Ivan diesen Raum verwandelt hatte. In mir regte sich etwas, der Drang, alles zu beenden, ein stummer Schrei, der keine Stimme fand. Ich wollte Ivan und Stummelzahn die Schädel einschlagen für das, was sie mich hier hatten miterleben lassen, wollte Rolf die scheinbar kalte Gleichgültigkeit aus dem Gesicht wischen und Einhand den Gnadenschuss verpassen, die verbleibenden Wachen davonjagen, sie anschreien, sie alle anschreien, brüllen, ohne die Worte zu kennen. Ich wollte mich selbst in Stücke reißen, dafür, dass ich zugelassen hatte, was sich hier in den letzten Stunden zugetragen hatte. Ratten, für wahr. Nichts als Ratten. Aber ich war immer noch machtlos, tatenlos. Immer noch kauerte ich, jetzt mit geballten, zitternden Fäusten auf dem Boden und war gelähmt. Später sollte mir Wanda erzählen, dass während all der blutigen Vorkommnisse, die in dieser Nacht noch folgen sollten, Tränen in meinen Augen geschimmert hatten. Ich selbst hatte nichts davon bemerkt. Gerade als ich mich langsam wieder rühren konnte und den Entschluss gefasst hatte, aufzustehen, kämpfte sich ein Laut aus Einhands zerstörtem, sterbenden Körper. Leise. Zuerst kaum zu vernehmen. Als das Geräusch dann allmählich an Lautstärke gewann, merkte ich endlich, dass es ein Lachen war. an einem Arm von der Decke hängend, die Zehenspitzen nach Halt suchend in der großen glitschigen Lache seines eigenen Blutes herumrührend, drehte sich der Degenerierte zu mir und machte mit seinem freien Armstumpf eine grässlich anzusehende, winkende Bewegung. Wie hypnotisiert von der Absurdität und der Grauenhaftigkeit, rappelte ich mich langsam hoch und trat mit kleinen, vorsichtigen Schritten an Einhand heran. Sein Mund stand offen und sein Blick schien leer, als ich zu ihm trat, aber das, was einmal seine Zunge gewesen war, schien sich zu bewegen. Es ist Abend, oder? Ist es Abend? Aller Tage Abend? Es musste inzwischen tatsächlich Abend geworden sein. Ich nickte. Einhand lächelte grässlich. Ja, aller Tage Abend. Werde 10. Ich habe gewonnen, nicht ihr. Ich habe gesiegt. War stark. Für euch zu spät. Viel zu spät. Dann starb Einhand, ohne ein weiteres Wort, ohne dass Ivan seinen Willen bekommen hätte, ohne dass die Welt aufhörte, sich zu drehen. Einfach tot. Ich hatte den Mann gehasst, hasste ihn immer noch. Es war gut, dass er tot war, aber die Qualen und das Leid, das Ivan ihm zugefügt hatte, hatte mir keine Befriedigung gebracht. Im Gegenteil. Ich fragte mich, was ich Wanda erzählen wollte, wenn ich später wieder im Zelt war. Musste sie die Details kennen, um Erleichterung oder Genugtuung zu erfahren? Einhand war gefährlich gewesen, gefährlich für alle um ihn herum, für alle, die Skrupel hatten, für alle, die schwächer waren als er und vor allem für alle, die versuchten, sich in unserer schönen, neuen Welt einen Hauch von Menschlichkeit zu bewahren. Während Einhand seine letzten Worte herausgepresst hatte, war es mucksmäuschenstill gewesen in dem stinkenden Keller. Ivan, Rolf und auch Stummelzahn standen im Kreis um mich und die Leiche herum, und als ich meinen Blick von Einhands im Tode immer noch hasserfüllt wirkendem Gesicht abwandte und in Ivans Bärengesicht blickte, begann er, immer noch wütend, aber nicht mehr so sehr wie zuvor, zu sprechen. »Hat nichts gesagt, der kleine Wichser.« »Nein, hat er nicht.« Ich hatte Mühe, dem Mann in die Augen zu blicken, nach dem, was ich ihn hatte tun sehen. Was hat er damit gemeint? Aller Tage Abend. Zuerst sah es so aus, als wollte Ivan noch etwas sagen, aber dann schien er zu bemerken, dass es hier unten nichts mehr zu sagen gab. Räum das weg, richtete er das Wort an Stummelzahn, wobei er auf die Leiche deutete. Alle anderen, mit mir nach oben. Er blickte an sich herab, auf seine blutverschmierte Kleidung, seine Hände, und als er sich mit der Zunge über die Lippen fuhr, schien er zu bemerken, dass das Blut seines Opfers auch dorthin einen Weg gefunden hatte. »Ich muss mich waschen.« Einer von Ivans Jungs öffnete die Tür, die metallisch knarrend aufschwang. Ivan verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen, und während Rolf mich sachte an der Schulter vor sich herschob, blickte Stummelzahn ratlos auf den zerfetzten Leichnam. Es dauerte lange, so kam es mir vor, bis wir Ivans Zelt erreichten. Überall, wo wir eine Prozession von Männern mit grimmigen Gesichtern und dem blutverschmierten Ivan an der Spitze gesehen wurden, verstummten die Gespräche und versehrte, gesunde und Rotärmel starrten uns gleichermaßen entsetzt an. Die Nachricht darüber, dass irgendetwas im Gange sein musste, fraß sich wie ein Lauffeuer durch das ganze Lager. Als wir meinen, Wandas und Mariams goldenen Käfig auf dem Weg zu Ivans Thronsaal passierten, konnte ich den Blick nicht abwenden. Sie waren jetzt darin, die einzigen Menschen, mit denen ich irgendeine Art von Bindung fühlte, und warteten auf mich, warteten auf Nachricht und Bericht von dem, was ich heute gesehen hatte. Als wir das Zelt hinter uns ließen, beruhigte ich mich, indem ich mir sagte, dass Gustav, nachdem er die Folterkammer so fluchtartig verlassen hatte, bestimmt zu ihnen gegangen war und von den Geschehnissen erzählt hatte. Dann betraten wir Ivans Domizil, und während der Anführer der Ratten sich in sein privates Abteil zurückzog und sich von den Frauen, deren eifrige Fertigkeiten er als sein eigenes Privileg betrachtete, entkleiden und säubern ließ, nahmen Rolf und ich am Tisch Platz. Der Blonde griff nach einem Krug mit Wasser und schenkte uns beiden ein. Während wir tranken, schaute er mich an, als wollte er sagen: »Siehst du, so ist er. So verhält er sich, wenn er nicht bekommt, was er will. So verhält er sich, wenn er überfordert ist und etwas nicht versteht.« Ich erwiderte seinen Blick kurz, aber nachdem ich in meinem Kopf nach sinnvollen Worten gesucht und keine gefunden hatte, verlegte ich mich darauf, die Tischplatte anzustarren und einfach nur zu warten, bis der Ivan wieder zu uns stoßen würde. Es dauerte ungefähr 20 Minuten, bis er eine Stoffbahn zurückschlug und sich, gewaschen und mit halbwegs sauberer Kleidung, uns gegenüber niederließ. Er klatschte einmal mit seinen Riesenpranken, und kurz darauf begannen seine Konkubinen schweigend und mit auf den Boden gerichteten Blick einmal mehr eine unter Anbetracht der allgemeinen Umstände im Lager unmoralisch scheinende Vielzahl von improvisierten Speisen aufzutischen. Aller Tage Abend. Ich musste an das Wort Henkersmahlzeit denken, ohne zu wissen, woher der Gedanke kam. Nachdem Ivan sich ein Stück Fleisch von einer der Platten geklaubt und in den Mund gestopft hatte, begann er kauend einen Monolog, in dem er sich über die Unverfrorenheit von Einhand beschwerte und feststellte, dass man mit solchen Irren einfach nicht vernünftig reden konnte. Die Ironie seiner Worte war ihm zu keiner Zeit bewusst, und auch nachdem er noch eine Weile in erschreckend weinerlicher Manier weiter lamentiert hatte, ging das Gespräch irgendwann zu allgemeineren Themen über. Das Gespräch spielte sich hauptsächlich zwischen dem Ivan und Rolf ab, der hinter seiner eisernen Miene keinerlei Anzeichen von Ermüdung erkennen ließ. Mich schienen die beiden mehr oder weniger vergessen zu haben, und nur hin und wieder musste ich mich mit einem gebrummten oder einer anderen einsilbigen Antwort durchmogeln. Es war mir absolut unbegreiflich, wie die beiden Männer nach einem solchen Grauen wieder zur allgemeinen Tagesordnung übergehen und das Erlebte als kleinen Fehlschlag abhaken konnten. Allerdings war ich mir inzwischen fast sicher, dass Rolf seine Gleichgültigkeit nur spielte, denn immer wenn Ivan sich weiter von den eigentlichen Themen entfernte und wieder über die Ungerechtigkeiten seines harten Lebens zu sprechen begann, trat ein kaum merkliches Funkeln in Rolfs Augen. Nach einigen Stunden entließ uns der Ivan großzügig aus seiner Gesellschaft. Es sei ein langer Tag gewesen und jetzt sei er müde. Verdammtes Arschloch. Einen Moment lang standen Rolf und ich nebeneinander vor Ivans Zelt. So sehr ich mich darauf freute, mich endlich auf meiner Liege ausstrecken zu können und bei Wanda und Mariam zu sein, umso ratloser war ich, wenn ich jetzt wieder darüber nachdenken musste, was ich ihnen erzählen wollte und was ich besser wegließ. Dann brandete wie eine gigantische Welle eine merkwürdige Unruhe durch das ganze Lager. Oder besser, mehrere Wellen, die von vielen Stellen gleichzeitig zu kommen schienen. Die Unruhe kam von unten, aus den Tunneln und von den Gleisen der Versehrten, und sie kam von vorne, vom Bahnhofsvorplatz, und sie kam von hinten, von weit hinter den Dieselloks auf den oberirdischen Gleisen, die das Lager unter Zuhilfenahme ihrer Generatoren mit Strom versorgten. Fast gleichzeitig streckten Rolf und ich die Hälse und spitzten die Ohren, um die Natur dieses merkwürdigen, ungreifbaren Raunens zu erfassen. Dann schlugen die Wellen über uns zusammen. Es war aller Tage.